Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 137 an Goethe, Jena, den 30. Dezember 1795. Hier ein Exemplar des Almanachs für den ersten Hunger. Humboldt sendet mir heute deren 3 aus Berlin. Von dem Buchhändler selbst ist noch nichts angekommen. Um uns schöne Exemplare zu geben, lässt er uns vielleicht noch wochenlang darauf warten. Salve zum neuen Jahr. Mittwochabends. SCH